krank. Ayo, die Welt ist so krank, mein Freund Arnau. Die Welt ist so krank. Ayo, die Welt ist so krank, mein Freund Arnau. Die Welt ist so krank. Ayo, die Welt ist so krank. In den Köpfen der Menschen, da wächst der Tumor der Neuzeit. Lässt sie glauben, sie wären glücklich, wenn sich keiner erfreut. Zeigt, weil der Pfeil jetzt auf euch zeigt, all die Blinden und Tauben. Auch wenn's euch nicht anders ging, lasst eure Kinder nicht glauben. Die Welt wäre aus Beton und dass es sich so gehört. Steht nicht darauf aus zu sein, dass man sie zerstört. Und dass es ganz normal ist, täglich dreimal zu duschen, während andere verdursten und uns Bonzen verfluchen. Ayo, und uns Bonzen verfluchen, oder badam, uns Bonzen verfluchen. Ayo, und uns Bonzen verfluchen, oder badam. Weil wir den Benz polieren, einen faulen Lenz markieren und uns aufregen, wenn bei Texte zwei Fans krepieren. Doch wenn in anderen Teilen täglich tausend Menschen verhungern und besoffene Penner kurz vom Tod am Bahnhof rumlungern, dann geht ihr lachend weiter, als wär nie was passiert. Kuschelt euch in euer Bett, während der Penner erfriert. Wir haben kapituliert, haben uns selbst aufgegeben, um ein Teil davon zu sein und irgendwie gut zu leben. Aus einer Welt voll Heuchelei, oh ja, findet niemand den Weg raus. Ayo, und selbst der Tierschutzverein, oh ja, trifft sich heute im Seekhaus. Ayo, oh ja, die Welt ist so verlogen und so bin es auch ich. Ayo, ich liebe die Natur, oh, und schlag ihr doch ins Gesicht. Zwei Durchschnittsidioten, sie nannten sich Präsidenten, um Tag für Tag nur mit Konflikten ihre Zeit zu verschwenden. Und nur aufgrund von Kleinigkeiten gehen die Truppen aufs Schlachtfeld, gedrillt darauf zu töten, wer sich gegen die Macht stellt. Solange die Droge sie wach hält, werden sie weiter töten. Dabei im Glauben an die gute Absicht nicht mal erröten, die Menschlichkeit sie geflöten und euer Kontostand steigt, während die Welt sich blind vor euch miesen Verbrechern verneigt. Ayo, vor euch Verbrechern verneigt, missing oder babam, Verbrechern verneigt. Ayo, vor euch Verbrechern verneigt, missing oder babam. Ayo, die Welt ist so krank, mein Freund Arnau. Die Welt ist so krank. Ayo, die Welt ist so krank, mein Freund.